Kanawage. Hörspiel aus Neufrankreich von Simon Werle. Ahodu sesak sananyuk deiwaga do wenyoni. Daher gunadahu yukinestu agoba ebes. Schwester Viktorin? Schwester Viktorin? Wer ist die Frau, Schwester Parusi? Ananyuk, die Tante von Tess Viona. Kommt sie noch einmal wegen des Traumfests? Pater Renaud hat Nein gesagt. Hat sie das nicht verstanden? Sie sagt, dies ist das Jahr des Kojoten. Wenn Tess Viona diesmal nicht ins Langhaus kommt, wird es ihr so gehen wie unseren früheren Schülerinnen aus ihrem Clan. Was meint sie damit? Ihre Fingernägel werden gelb und aus ihrem Bauch fließt schwarzes Blut. Ihre Zähne bekommen Löcher, sodass der Nordwind hineinpfeift und ein böses Lied singt. Ihre Augen werden dick und ihre Finger hohl. Denn ihre Augen essen französische Zeichen und ihre Finger spucken sie wieder aus. Tess Viona lernt gerne lesen und schreiben und singen und nähen und alles, was unsere Klosterschule ihr beibringt. Wenn sie ins Langhaus zurückkehrt, wird sie das alles vergessen. Sag ihr das. Ja, gunes guanine saheo, waduna, yun deve yestei. Nek jenona, yun zagogedo dei, nae gese nei, gua guego, yun zagone guru, jena hodu, hieko dei wa yestun. Ja, dei jedewa wa yuna ne tesviona. Ja, dei wa yun dei. Ecetsi ne da una gasunta. Jeno nenit ska junti de nuja junznat da dun june. Wodis kawa geide, na gowe hi wege. Sie sagt, Tess Viona hat bereits vergessen, wie man Körbe flicht und wie man Wormpumps schnürt. Die jungen Männer werden ihr vor die Füße spucken und ihr das Gesäß zudrehen. Am Hof des großen Onondio gibt es genug junge Männer, die sich freuen, dass eine Häuptlingstochter aus Neufrankreich so gut die französische Sprache spricht. Die werden ihr nicht das Gesäß zudrehen, sondern ihr die Hände küssen. Sag ihr das. Reyunka, Chinidewa Ronedu, Neseheo Wadua, Sagu Yungana, Naondu, Erade, Dun Sagudenorun, Guano, Nono, Yehia Guato, Raono sasne. Chichok vanunces. Donon jagonek dein netes viona. Tuga akte nu wei uhi junki jado et stun. Chiniot ne gun wa chia. Gahun chi o di goses. Gahun chi nio a ex sun. Sie sagt, wenn Tess Viona zum Traumfest nicht ins Langhaus kommt, kommt sie auch niemals in das Land Onondios. Denn ohne den Schutz des Kojoten wird sie sterben wie all die anderen irokesischen Mädchen, die bei den Schwarzrücken an den schwarzen Beulen zugrunde gegangen sind. Ihre Seelen sind alle heil im Himmel. Ananyuk, detgahare na don sesara, raonehi sagun. Di yun tun da chahon, ne wa un chwe e un asagundi yada, wi dein ne gunichi yusas. Sie sagt, ihre Körper müssen die Väter stehlen wie Diebe in der Nacht, denn sie fehlen dem Clan, weil sie in der falschen Erde begraben sind. Sag ihr, es gibt keine falsche Erde für getaufte Christinnen. Nona yonde waverun nei, o nagado nade tonek, un jovenjo nei. Hunti ya detsas ne yunki yungova, non e on sei wat stei, ne sei wana geido du godi. Dosa sei wat sat, ne tes viona aga nun uis. Sie sagt, euer heiliges Wasser der Taufe ist in Wahrheit Feuerwasser. Es verbrennt unsere Seelen und die unserer Kinder. Es darf niemals auf Tess Vionas Kopf. Sag ihr, dies ist ein Kloster. In Saint-Servais ist kein Platz für eine Feindin des Evangeliums. Sie soll gehen. Sie sagt nicht ohne Tess Viona. Ich rufe Pater Renaud. Neha gon hoje rogo ses. Des gladius sauer ne on nun di joa wa hun greda. Sie will zu dem Vertreter des großen Onondio. Das soll sie nur. Bei Leutnant Duval stößt sie auf taube Ohren. Außerdem unterstehen wir Ursulinen nicht dem Kommando der französischen Armee. Ja, guno de rasna. Raun Guadene, Ono Sadogune de San Xaviera de Nadun qua. Jun Guadun Hahoe, Gini Hun Guatse Nunia. Guagini otne, Ian Guatso. Jetto de Way we saw. Neguego o Ona Yesege. Sie ist fort, aber sie wird wiederkommen. Hast du ihren Blick gesehen? Den Hass in ihren Augen? Es war nicht Hass, sondern Erbitterung und Trauer und auch ungläubiges Staunen. Du sprichst nicht nur die Sprache der Irokesen, sondern kannst auch ihre Gesichter lesen. Aber was immer du darin gelesen hast, kein Wort davon zu Tesfiona. Pater Reno, entschuldigen Sie, dass man Sie warten ließ. Es ist nicht einfach, Sie zu sprechen, Leutnant Duval. Wollte ich all meinen Pflichten vollständig nachkommen, müsste ich mich verdoppeln in einen Offizier und einen Präfekten. Auf dieses Wunder warte ich genauso vergeblich wie auf jenes, dass Quebec uns endlich einen zivilen Verwalter schickt. Mein Anliegen betrifft den Soldaten und den Beamten gleichermaßen. Jedenfalls trifft es sich gut, dass Sie kommen. Ich habe nämlich auch ein Anliegen an Sie. Aber zuerst zu Ihrem. Vielleicht haben wir beide dasselbe. Oder teilen Sie nicht meine Bestürzung über die Vorgänge in Kanavoge? Die in Louisiana bestürzen mich noch viel mehr. Was macht Ihnen in unserer kleinen Siedlung so große Sorgen? Warum? Erklingen auf dem Versammlungsplatz, wo ich sonntags meine Predigt halte, allabends wieder heidnische Gesänge? Warum tanzen die Irokesen vor den Langhäusern wieder um ihre Pfeifen und ihre sogenannte Medizin? Über das, was außerhalb der Palisaden geschieht, habe ich als Kommandant nicht zu befinden. Und wenn innerhalb der Palisaden Stammesälteste offen gegen unser heiliges Werk hetzen, gegen den Bau unseres Gotteshauses, haben Sie auch darüber nicht zu befinden? Ich habe Sie gewarnt, Pater Reno. Errichten Sie den Bau nicht an der Anlegestelle. Der alte Tanzplatz ist den Irokesen so heilig wie Ihnen Ihr Werk der Mission. Genau an dieser Stelle bezeugt der Bau den Sieg des Erlösers über die Götzen. Wo bleibt die berühmte Geschmeidigkeit der Societas Jesu? Errichten Sie Ihre Kirche an einem anderen Ort. So kurz vor der Einweihung? Sie scherzen. Was würden Sie sagen, wenn ein Irokese in der Sainte-Chapelle zu Paris sein Wigwam aufschlägt? Was wollen Sie mit dieser Ungeheuerlichkeit ausdrücken? Dass Sie nach nur 4 Jahren Aufenthalt vielleicht noch nicht genügend Gespür für dieses Land entwickelt haben? Mir geht es nicht um dieses Land, sondern um die Seele seiner Bewohner. Glauben Sie, ein Bauwerk verschafft Ihrer Predigt größeren Widerhall? Ist es nicht eher als das Wort der Anblick unserer riesigen Schiffe, der die Eingeborenen beeindruckt? Unsere Macht über den Donner in Form von Kanonen? Die Gnade Gottes hat 1000 Gestalten. Sie meinen auch die eines Kriegsschiffs? Sofern es unter christlicher Flagge segnet. Warum dann nicht auch die eines Kalumniers? Monsieur Duval, ich muss Sie bitten. Sie nennen es Nouvelle France, aber dieses Land hat mit Frankreich nichts zu tun. Warum greifen die Briten es dann an? Noch ist kein Krieg erklärt. Wie bezeichnen Sie das, was an den großen Seen vorgeht? Grenzscharmützel. Und wie stehen Sie dazu, dass der Gegner bereits unsere Siedlung infiltriert? Zwischen britischen Soldaten und anglikanischen Missionaren besteht für mich ein Unterschied. Die Konkurrenz der Konfessionen ist kein militärischer Konflikt. Was ist sie dann, wenn die Glaubensbotschaft als Waffe missbraucht wird? Die Anglikaner hetzen in ihren Predigten gegen die Schwarzroben. Und damit meinen sie meine Mitbrüder. Der Gott der Schwarzroben ist ein französischer Dämon. Er hat nichts anderes im Sinn als krumme Geschäfte, um euch am Ende euer Land zu stehlen. Wie sprechen Sie zu Ihren Gläubigen über die Botschaft Ihrer anglikanischen Kollegen? Ich verspreche jedenfalls nicht den Irokesen die Jagdgründe der Huronen als Prämie für ihre Bereitschaft zur Bekehrung. Ich treibe Stämme, die in einer christlich geleiteten Siedlung einträchtig zusammenleben, nicht wieder auf den Kriegspfad. Wollen Sie wirklich tatenlos zuschauen, Leutnant Duval, wie unser gemeinsames Friedenswerk in Feuer und Blut untergeht? Belehre ich Sie über Ihre Pflichten, Pater Reno? Über Ihr Anliegen an mich dürfen Sie mich gern belehren. Der Coyote-Clan feiert sein Traumfest. Die Älteste wünscht dafür dringend die Anwesenheit ihrer Nichte. Gestatten Sie Tesfiona ein paar Tage im Langhaus. Auf eine Häuptlingstochter blickt der ganze Stamm. Wenn wir ihr die Rückkehr zu heidnischen Bräuchen erlauben, gefährden wir damit unser gesamtes Erziehungswerk. Wozu dient dann noch unsere Klosterschule? Fürchten Sie nicht, dass Ihre Schülerinnen ohne Verbindung zu ihren Wurzeln an Leib und Seele verkümmern, anstatt zu erblühen? Ist es nicht besser, sie verwelken in Gott, als dass sie beim Teufel gedeihen? Ihre Weigerung beschwört Unfrieden herauf. Und zwar in einem Maß, das Sie nicht ahnen. Erlauben Sie mir einen Vorschlag zur Güte. Die britischen Prediger verlassen auf meine Weisung die Siedlung. Und Sie erlauben Tess Viona die Teilnahme am Traumfest Ihres Clans. Für wie lange wollen Sie die Anglikaner aus Kanawage verbannen? Für ein ganzes Jahr. Das löst nicht das grundlegende Problem. Über die Dauer meiner Amtszeit hinaus kann ich Ihnen keine Zusage machen. Aber für diesen Zeitraum geben Sie mir Wort. Hiermit haben Sie es. Leutnant Duval, diese Art Kuhhandel widerstrebt mir zutiefst. Aber Sie lassen mir keine Wahl. Ich darf mich empfehlen. Gehen Sie mit Gott, Pater Renaud. Gehen Sie mit Gott. Sie wünschten mich zu sprechen, Schwester Victorine. Du warst heute nicht im Refektorium, Schwester Parosie. Ich war nicht hungrig. Auch gestern hast du gefastet. Gestern habe ich das Abendmahl empfangen. Das ist bei den Ursulinen kein Grund, an diesem Tag auf Nahrung zu verzichten. Komme ich meinen Aufgaben nicht zur Zufriedenheit nach, Schwester Victorine? Wo ist deine Fröhlichkeit geblieben? Dein ständiges Trällern und Summen trotz Silenzium. Lässt die kanadische Kälte die Musik in dir verstummen? Oder ist es das Heimweh nach Frankreich? Sie ist nicht verstummt. Aber du hörst sie nicht mehr, seit wir auf einer Baustelle proben. Du sprichst von unserem künftigen Gotteshaus. Saint-Sauveur hat immer noch kein Dach. Manchmal frage ich mich, sind es nur die Krähen und Möwen, die unsere Hymnen übertönen? Oder sind es die aufgebrachten Geister des Landes? Ich weiß, dass unsere irokesischen Schülerinnen so abergläubisch denken, Schwester Parosie. Aber wieso jetzt plötzlich du? Vielleicht träume ich schon die Träume meiner Chormädchen. Zum Beispiel heute Nacht. Ein graubrauner Wolf frisst sich geduldig durch meine Kutte, meinen Schleier, meine Haut. Er will, das erkenne ich genau um jeden Preis, an mein Herz. Ich lasse ihn wissen, als Braut Christi sei ich bereits vermählt und mein Fleisch sei längst abgetötet. Im Winter durch die kanadische Kälte, im Sommer durch das Büßerkleid. Auf meine Worte zwinkert er nur listig und zerreißt die letzten Hindernisse, die ihn von seiner Beute trennen. Aber als es dann zuckend vor ihm liegt, rührt er mein Herz nicht an. Im Gegenteil, wie angewidert weicht er davor zurück. Hieß Tess Vionas Vater mit seinem Häuptlingsnamen nicht listiger Wolf? Erscheint er mir vielleicht in Tiergestalt, um seine Tochter zurückzufordern? Warum sollte er? Er hat sie uns freiwillig anvertraut. Auf dem Sterbebett. Es war auch sein Taufbecken, der Ort seiner Bekehrung. Ist ein Sterbender dazu fähig? War es tatsächlich sein Wunsch, dass wir sein Kind im Geist des Evangeliums erziehen? Was sucht sein Stamm wirklich in Kanawoge? Das Wort des Herrn, das wir ihm überbringen, oder Zuflucht vor den Seuchen, dem Hunger und den ewigen Fehden? Der äußere Frieden ist die Voraussetzung für den Frieden im Herzen. Bringt unsere Botschaft bis dorthin. Was lässt dich so kleinmütig werden, Schwester Parosie? Jetzt hat uns auch noch Tess Viona verlassen. Nur für ein paar Tage. Und wenn sie nicht mehr zurückkehrt? Wie sollte sie nicht? Auch ungetauft ist sie längst schon Christin, das Kind der Ursulinen. Und das der Schildkröte, des Kojoten und der Schlange. Diese Vorstellungen sind ihr nicht auszutreiben. Pater Renaud verweigert ihr die Taufe nicht ohne Grund. Beeren, Wurzeln, Buntglasperlen, das alles ist ihr greifbar, nicht aber Christi Passion, Auferstehung und dreifaltiges Wesen. Geduld, Schwester Parosie. Es wird ihr noch greifbar werden. Wie kann das sein, wenn es mir selbst oft nicht greifbar ist? Es war dir immerhin greifbar genug, dass du der Welt entsagt hast. Habe ich das wirklich? Du hast den Ozean überquert, bist fast verdurstet neben dem fauligen Trinkwasser, um diesen Kindern das Wasser des Lebens zu bringen. Was ist, wenn all unsere Liebe verschmäht wird? Wenn nichts und niemand in diesem Land sie erwidert? Nicht die Menschen, nicht die Wolken, nicht die Flüsse, nicht einmal die Wesen in unseren Träumen. Wenn selbst die kanadischen Wölfe unser französisches Herz fortstoßen wie einen vergifteten Köder. Lass die kanadischen Wölfe. Du hast es jemand Würdigerem geweiht. Denk daran, wenn jetzt die Vesper ruft. Hier fern von dem Palast, weit von des Pöbels Lüsten, betracht ich wieder Mensch in Eitelkeit vergeht. Wie auf nicht festem Grund all unser Hoffen steht, wie die vor Abend schmähen, die vor dem Tag uns grüßten. Schwester Viktorin? Danke, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, Monsieur Ygret. Wie sollte ich nicht, wenn Mutter Oberin persönlich sie ausspricht? Als die betrachte ich mich nicht. Ich bin Schwester unter Schwestern. Dann ehrwürdige Schwester, nennen Sie mich ruhig, Joseph. Sie leben schon lange am Saint-Laurent. Sie kennen das Land von Quebec bis zu den großen Seen. Es heißt, Sie waren einmal ein ganzes Jahr in den Wäldern verschwunden. Ohne Lebenszeichen? Seit dieser Zeit sprechen Sie Irokesisch? Zeichensprache. Ich verstehe die Zahlen, die Preise. Nein und ja. Tragen Sie nicht sogar einen irokesischen Namen? Tropfauge, weil mein Auge bei der Friedenspfeife tränt. Sie hatten damals auch einen Kompagnon, aber zurück kamen Sie allein. Wo ist Ihr Partner geblieben? Nach Albert müssen Sie die Geier und die Bären fragen. Ich bin lange genug in der Prärie herumgezogen. Jetzt kommen die Irokesen und die Huronen zu mir. Durch Ihren engen Umgang könnten Sie den Heiden ein leuchtendes Vorbild sein, in dem Sie unseren Glauben leben. Ich schlage das Kreuz über dem Brot. Das genügt nicht. Ich bin Pilzhändler, kein Missionar. Gott hat Sie nicht umsonst in dieses Land geführt. Das war nicht Gott, sondern ein Richter in Saint-Malo. Aber ich ersehne den Tag, an dem Gott mich wieder hinausführt. Heil, gesund und reich genug für einen ruhigen Lebensabend in der Picardie. Die Religion Joseph Ygret gönnt Ihnen Ihr irdisches Glück. Aber sie missbilligt die Mittel, mit denen Sie es sich erkaufen. Wenn schon nicht auf die Stimme Ihres Gewissens, dann hören Sie auf die von Pater Renaud. Er hat diese Art von Handel in Kanawage ausdrücklich verboten. Was soll ich tun, Schwester Viktorin? Weder mit Mais noch mit Weizen hatte ich Glück. Bleiben nur die Pelze. Dafür können Sie mit Decken, Kochgeschirr und Nahrungsmitteln zahlen. Warum muss es Alkohol sein? Die Eingeborenen selber verlangen danach. Er macht Sie krank, das wissen Sie, Monsieur Ygret. Sie sagen, er hilft Ihnen, Ihre Geister zu sehen. Den weißen Wolf, den Kojoten und den Herrn des Nordwinds. Sie leisten also auch noch den heidnischen Bräuchen Vorschub. Das ist nicht meine Absicht. Aber ich bin von dieser Welt. Anders als ein frommer Pater und muss in ihr mein Auskommen finden. Ob Absicht oder nicht, Sie versündigen sich. Ich werde allmonatlich meine Sünden beichten. Aber ich werde auch zu Mittag essen, ehrwürdige Schwester. Und zwar täglich. Sie wandeln Ihre alten Pfade. Welche? Wenn ich Menschen, deren Gepäck mich nichts angeht, den Weg durch unwirtliches Gelände zeige, bin ich deswegen schon ein Schmuggler? Und wenn ich in dieser Wildnis jemandem ein Elixier gegen die Kälte anbiete, ein Verbrecher? Stehe ich hier schon wieder vor einem Tribunal? Keineswegs. Nur eines erklären Sie mir bitte. Aus welchem Grund errichten Sie Ihr Kontor ausgerechnet neben unserem künftigen Gotteshaus? Jetzt, ehrwürdige Schwester, verdrehen Sie die Tatsachen. Meine bescheidene Hütte war vor Ihrer Baustelle da. Sie gehen mit mir in Konkurrenz, nicht ich mit Ihnen. Die Stammesältesten setzen ihren Branntwein und unser Evangelium in eins, so als seien beides Mittel, die Eingeborenen zu vergiften. Sehen Sie nicht, welches Unheil Sie anrichten, wenn Sie Ihre Geschäftsräume vor der Einweihung von Saint-Sauveur nicht verlegen? In meinem Gewerbe folgt der Kaufmann dem Kunden. Bei Ihnen ist es umgekehrt. Aber ich verspreche Ihnen, ich hänge ein Kruzifix an die Stirnwand meines Ladens. Erinnern Sie sich, Monsieur Ygret, wie Christus die Händler aus dem Tempel vertrieb? wenn sie mich vertreiben, ist das wirklich Nächstenliebe? Das Gros meiner Ware besteht nicht aus Schnaps, sondern aus Decken, Seilen, Messern, Fangeisen und vielen anderen Dingen, die den Eingeborenen das Leben erleichtern. Und sie danken es mir, nicht nur mit Pelzen. Erst nach dem Jahr in der Wildnis haben sie mit dem Branntweinhandel angefangen. Manche sagen, aus Rache für Dinge, die sie in der Zeit erlitten haben. Ich bin Geschäftsmann. Mich leiten nicht Gefühle, sondern Gewinn. Ist der größte Gewinn nicht die Vergebung? Dann vergeben Sie mir bitte, Schwester Viktorin, dass ich mein Kontor nicht verlege. Trink das, Pausi. Es wird dir gut tun. Danke, Viktorin. Kannst du stehen? Kannst du gehen? Wie ist dir? Ich will zurück zu unseren Schülerinnen. Geduld. Du hast noch nicht die Kraft dazu. Oh doch, sie ist wieder zurückgekehrt. Wann hast du das letzte Mal etwas zu dir genommen? Vor 3 Tagen. Warum fastest du? Ist das kanadische Leben nicht schon hart genug? Wenn mein Fasten den Körper schwächt, kräftigt es nicht die Seele? Um einen zu hohen Preis. War ich wirklich ohnmächtig? Du lagst am Boden. Die Schwester Thurier musste dir die Kutte öffnen. So schwach hast du geatmet. Sie hat meine Kutte. Du errötest, Schwester Parosie, warum? Weil du ahnst, was sie darin gefunden hat? Ich bin beschämt. Nicht der Zwiespalt deines Herzens bekümmert mich, sondern deine Unaufrichtigkeit. Jeden Brief, der aus Angers hier für dich eintrifft, verwahren wir auf deine ausdrückliche Bitte. Ohne unsere Erlaubnis wolltest du keines dieser Schreiben anrühren. Du hast es feierlich versprochen. Das Siegel dieses einen Briefes habe ich nicht angerührt. Trotzdem bitte ich dich, uns und dich selbst nicht länger zu hintergehen. Sprich deine Empfindungen aus. Möchtest du zurück nach Angers? Zurück zu deinem Verlobten? Meine Verlobung mit Monsieur Dorian ist längst gelöst. Nach dem Gesetz der Welt? Ist dies auch in deinem Herzen? Mit jedem Tag ein Stück mehr. Ist diese innere Zerrissenheit der wahre Grund für deine unseligen Kasteiungen? Fasten half mir immer, wenn ich traurig war. Wenn du mit dem Hunger des Fleisches den Hunger der Seele übertönen musst, dann ist das der sichere Beweis, du hast noch nicht entsagt. Was soll ich tun, um es zu lernen? Als erstes deinen Körper nicht länger schwächen. Ist es mir verboten, den Weg der Seligen zu folgen? Und als zweites den Hochmut abzulegen, du wüsstest den Weg der Seligen. Und Benoits Brief soll ich ihnen mitsamt den anderen verbrennen? Den Banden der Welt musst du langsam entwachsen, nicht sie gewaltsam zerschneiden. Ich werde Pater Renaud um Weisung für dich bitten. Noch etwas hat die Schwester Thurier bei dir gefunden, was nicht in unsere Ordenstracht gehört. Ein Miniaturbildnis. Das Porträt von Grégoire. Wo ist es jetzt? Wer ist dieses Kind? Mein jüngerer Bruder in seinem letzten Lebensjahr. So jung ist er gestorben. In der Loire. Durch meine Unachtsamkeit. Ertrunken. Also noch ein weltlicher Kummer, den du in dir trägst. Aber auch für dessen Denkmal, und sei es auch nur Senfkorn groß, ist in unserer Ordenstracht kein Platz. Ich höre, Viktorin. Ich höre. Schwester Toria bringt dir morgen dein Frühstück. Verschmäh es nicht. Dann darfst du vielleicht morgen Abend schon aufstehen. Und nun ruh dich aus. Danke, Viktorin. Freust du dich, Tesfiona, dass du wieder da bist? Ja, Schwester Parosi. Was trägst du da um den Hals? Knöchelchen? Ja. Federn? Ja. Und Glasperlen? Ja. Findest du das passend für eine Schülerin der Ursulinen? Firlefanz am Kleid und in den Haaren Bärenfett? Das auf dem Kopf ist meine Tanzsalbe. Wasch dir das bitte ab. Ich muss sie noch 3 Nächte tragen. Freust du dich nicht, dass du den Kopf wieder auf ein sauberes Kopfkissen legen kannst? Ich weiß noch nicht, Schwester Parosi. Im Langhaus habe ich etwas gemerkt. Was hast du gemerkt, Tesfiona? Das Wasser von Saint-Xavier macht meine Haare traurig, wie welkes Gras. Und die Luft hier macht meine Träume grau. Sogar den Traum von dem Menschensohn, der uns die Schuld abgewaschen hat. Jesus ist zu erhaben für Menschenträume, Tesfiona. Als sie noch nicht so grau waren, hat er in meinen Träumen die heilige Schildkröte geküsst. Kind, wie kann ein Kriechtier heilig sein? Ist sie nicht die Mutter der Mütter unserer Mütter? Kein Tier kann Mutter von uns Menschen sein. Wer ist dann die Mutter unserer Mütter? Aber das weißt du doch alles längst. Geschaffen hat uns kein Wesen im Fleisch, sondern Gott, Vater, der im Himmel wohnt, in unserer wahren Heimat. Wann schüttet Pater Renaud das heilige Wasser über meinen Kopf? Warum bist du so ungeduldig? Damit meine Haare hier nicht länger traurig sind. Lass sie ruhig traurig sein, wenn nur dein Herz vergnügt ist. Mein Herz ist noch viel trauriger als meine Haare. Du wirst deinen Vater wiedersehen und auch deine Mutter. Im Himmel wartet sie auf dich. Pater Renaud sagt, das ist nicht möglich. Sein heiliges Wasser hat nicht ihren Kopf berührt. Darum ist sie an einem anderen Ort, an dem es die schwarzen Pusteln gibt. Dort werden die Toten so krank, dass sie ein zweites Mal sterben. Tesfiona. Was ist das für eine Narbe an deinem Handgelenk? Hast du dich verletzt? Nein. Ich habe einen Schluck Blut verschenkt. Wem? Wem hast du dein Blut geschenkt? Idomi. Idomi Ododem, dem Herrn des Tanzes. Was ist das für ein Dämon, Idomi? Das ist der Frauenname für den Kojoten. Der Frauenname. Gibt es auch einen Männernamen? Den kenne ich nicht. Ich bin ein Mädchen. Und was ist Ododem? Dafür gibt es in der weißen Sprache kein Wort. In unserer Sprache gibt es Wörter für alles. Du musst mir nur ein Beispiel geben. Ododem. Ododem ist zum Beispiel... Zum Beispiel der Teil des Winters, der Sommer ist. Und der Teil des Sommers, der Winter ist. Das gibt es nicht. Kein Ding kann das Gegenteil von sich selbst sein. Siehst du, wie viel Glück du hast, dass du unsere Sprache lernst? Denn sonst bleibt die Wildnis auch in deinem Kopf und lässt dich weiter so finstere Dinge tun, wie an einen unreinen Dämon Blut verschenken. Eine hässliche Narbe am Arm. Das hast du jetzt davon. Alle Schildkrötenkinder tragen eine Narbe auf der Haut, damit die große Mutter sie immer wieder erkennt. Du machst mir Kummer, Kind. Wir dürfen dich nicht mehr zu deiner Tante lassen, zumindest nicht zu ihren Festen. Wir dürfen es einfach nicht. Und jetzt bitte geh auf dein Zimmer zu deinen Freundinnen. Frag sie, wie sie diesen Schnickschnack an dir finden. Ja, Schwester Parosi. Aber sind Sie wirklich meine Freundinnen? Ja, durch Jesus. Welche Freundinnen solltest du sonst haben? Gerechtigkeit hast du geliebt. Unrecht gehasst. Drum hat dich Gott, dein Gott, mit Freudenöl gesalbt. Parosi? Ja, Schwester Viktorin. Ich muss dich bitten, mir zu folgen. Ich habe dich im Refektorium beobachtet. Du isst wieder. Aber mit welchem Widerstreben? Was bindet dich so sehr an dieses Fasten? Ist es wirklich nur die Trauer? Ich schäme mich, darüber zu sprechen. Warum? Hast du mich nicht belehrt, dass ich ihn nicht kenne, den Weg der Seligen? Was an der Abstinenz war für dich so beseligend? Was hast du erlebt? War es eine Entrückung? Eine Vision? Ich, eine kleine Novizin, hätte Visionen. Was fürchtest du, dass ich dir nicht glaube? Berichte mir ruhig alles. Was ist dir geschehen? Einmal habe ich Zeichen am Himmel gesehen. Zeichen am Himmel? Welcher Art? Es war der 32. Tag unserer Überfahrt, der 5. Tag meines Fastens. Wieder war der Himmel grau, der Wind in den schlaffen Segeln erstorben. Ich hatte mich mühsam an die Reling geschleppt, um dem Gestank unter Deck zu entrinnen, und suchte vergebens die Sonne. Stunde um Stunde starrte ich hinauf, in die Wolken wie an die Zimmerdecke in einem Krankensaal. Irgendwann, nach all dem Warten, bekam der Wolkenvorhang Risse. Grün floss in diese Risse hinein und wurde zu Blättern. Ein gelblicher Schimmer wuchs sich aus zu Zweigen. Bald ragten 7 Ölbäume aus dem Himmel mit den Wipfeln nach unten. Ich rieb mir die Augen, machte sie zu und auf und wieder zu und wieder auf, aber noch immer ragten 7 Ölbäume aus den Wolken über unserem Schiff. Und dann fielen, als würden sie bluten, aus ihren Blättern große rote Tropfen ins Meer. Ich hatte während der ganzen Überfahrt noch keinen einzigen Wal gesehen. Jetzt tauchten sie auf, scharenweise, jeweils 3, 4 weißliche Rücken dicht nebeneinander, so als habe der rote Regen sie aus der Tiefe gerufen. Und dann dachtest du an Jonas im Bauch des Wals und dann an deinen Bruder Grégoire, als könne eines dieser Tiere seinen kleinen Körper vor dir wieder ausspeien, lebendig. Woher weißt du das? So viele Mitschwestern haben mir ihre Fata Morgana auf den Schiffen berichtet. Jede eine andere. Die Quelle all dieser vermeintlichen Offenbarungen war immer dieselbe. Der schlechte Rotwein, der uns jeden Tag das verdorbene Trinkwasser ersetzen musste. Es war der Fusel, nicht Gott, der mit deinen Sinnen Blendwerk trieb. Ich hatte an diesem Tag nichts getrunken. Dann war es der Fieberwahn der Austrocknung, zusätzlich zu deiner Entkräftung. Keine himmlische Botschaft an deine Seele zum Zeichen ihrer Berufung. Wäre sie wirklich zum Ordensleben bestimmt, wie könnte sie dann die Erfahrung des göttlichen Lichts mit einer optischen Täuschung verwechseln? Was bitte, Schwester Viktorin, ist die wirkliche Erfahrung des göttlichen Lichts? Jede, und sei sie noch so glanzlos und alltäglich, die uns vom Eigenwillen reinigt. Hat Pater Renaud dich das gelehrt? Nicht danach habe ich ihn befragt, sondern nach Weisung für dich. Wie lautet sie? Wir dürfen die Briefe von Monsieur Dorion nicht länger verwahren. Hier sind sie, alle. Ich muss dich bitten, sie an dich zu nehmen. Wenn es so beschlossen ist? Nicht nur das. Du sollst sie auch lesen. Und zwar jetzt, in meinem Beisein. Das ist mir nicht möglich. Was hindert dich daran? Wenn mir das Herz bricht, wie kann es Gott noch dienen? Glaubst du, Yvette, Unsere Herzen sind nie zerbrochen. Warum nennst du mich plötzlich Yvette? Bin ich nicht mehr Mitschwester, nicht mehr Schwester Parousie? Hast du vergessen, dass du nur Postulantin bist? Noch weit entfernt von der Profess. Deinen Ordensnamen trägst du genauso auf Widerruf wie deinen Schleier. Jederzeit kannst du in Quebec das nächste Schiff nach Frankreich nehmen. Mein Herz gehört in dieses Kloster. Dann lies die Briefe. Gib mir Zeit. Lies sie jetzt. Das geht über meine Kräfte. Dann gib deine Robe zurück. Ist das dein Ernst? Unser geistlicher Leiter ist Pater Renaud. Er hat es so verfügt. Muss ich Carnarvogel verlassen? Was ist mit Tess Fiona, mit unserem Chor? Deine Arbeit bleibt uns willkommen, aber verrichte sie nicht mehr im Gewand unserer Gemeinschaft. Beflecke ich es, wenn ich es weitertrage? Du würdigst es zu einer Verkleidung herab. Gibt es im Herzen meiner Mitschwestern keine irdische Sehnsucht? Wir haben sie Gott geopfert. Und opfern sie weiter, Tag für Tag, weil es keinen Tag gibt, an dem sie nicht neu entsteht. Und das ist unser Webstuhl der Penelope. Er webt es immer neu, dieses armselige Gewand, das Nichtswürdige würdig bedeckt. Und jetzt geh ein letztes Mal in deine Zelle. Die Schwester Thuriel bringt dir eine andere Tracht und zeigt dir im Gästetrakt eine andere Kammer. Ich trage doch nur ein anderes Kleid. Aber es ist, als hätte man mir Wachs aus den Ohren genommen. Ich brauche keinen einzigen deiner Briefe lesen, denn so, als würdest du vor mir stehen, höre ich deine Stimme. Benoit. 10.000. 10.000. 100. 1.000. 100. Wie viele sind es noch? Wie viele sind es noch? Ich bin dir so nahe, Yvette. Ich bin dir so nahe, Yvette, dass ich auf den Saint-Laurent schon die letzten Ruderschläge zähle, die uns voneinander trennen. Aber wenn ich dich wirklich in den Armen halten darf, warum dann im kalten Quebec? So viele Schiffe nehmen Kurs nach Süden, zu den Inseln, die keinen Winter kennen. Auch auf den Antillen braucht man junge Chirurgen wie mich. Unter den Hütten aus Schilf, Bast und Palmblättern werden wir beide ein Steinhaus bauen. Wir werden die Früchte des Südens essen. Guaven, Papaya, Orangen. Deine Kraft wird zurückkehren. Deine Kraft wird zurückkehren. Deine Freude am Lautenspiel. Unser gemeinsames Lied aus der Cour Fleurie in Angers. Hier fern von dem Palast, weit von des Pöbels Lüsten, betracht. Sie würden mir eine große Freude machen, wenn Sie ein wenig lauter singen. Und sie mir eine noch größere, wenn sie sich ein wenig entfernen. Ich höre sie oft auf dem Bauplatz. Auch die Irokesenmädchen singen schön. Aber ihre Stimme überstrahlt alles. Ihre Marienhymnen bringen Licht ins Dunkel meiner Buchführung. Also nicht dorthin, wofür sie gedacht sind. Sagen Sie das nicht. Ihr wunderbarer Gesang erreicht die Seele. Jedenfalls meine. Darf ich Sie beglückwünschen? Der Gesang ist eine Gabe Gottes, nicht mein Verdienst. Beglückwünschen dazu, dass Sie Ihr Nonnenkleid abgelegt haben. Dieser Kaftan kasteit ja nicht nur Sie, sondern auch den Betrachter. Möglicherweise zu seinem Nutzen. Dieses Land hat mich genug kasteit, auf seine Weise. Aber was hat ein wunderbares Wesen wie Sie hier in die kanadische Wildnis verschlagen? Ich weiß sehr wohl, was Sie hierher verschlagen hat, Monsieur Ygret, und darum auf Wiedersehen. Wie kann ich Ihnen beweisen, dass ich nicht das infame Subjekt bin, zu dem die Justiz mich abgestempelt hat? Indem Sie sich bitte diskret verabschieden. Darf ich Ihnen erst noch sagen, wie oft ich in der Bibel lese? Und jedes Mal stolpere ich schon zu Anfang der Genesis. Wie muss die Rippe Adams beschaffen gewesen sein, dass dieses krönende Wunderwerk der Schöpfung darin Platz fand? Das Weib und alles, was damit zusammenhängt. Die Bijouterie, die Parfümerie, die Galanterie, der schwunghafte Handel mit Walfischbein für Krinolinen, kurzum die Zivilisation. Wenn ich sie anschaue, lese ich eigentlich im heiligen Buch Mose. Suchen Sie sich bitte eine andere Bibel für Ihre Kontemplation. Schade, denn Sie bringen mir das Evangelium körperlich näher, als der ganze Vereinigte Jesuitenorden es je könnte. Sie berühren mich im Grunde meines Herzens. Den Schachtsumpf Ihres Herzens leeren Sie bitte vor Pater Renaud. Seine Sonntagspredigt lässt mich genauso kalt wie seine Schäfchen. Die Indianer merken genau, seine Algonkin-Wörter kommen nicht aus dem wirklichen Leben am Feuer, am Fluss und in den Wäldern, sondern aus dem Wörterbuch. Sie sprechen Irokesisch, Monsieur Ygrin, nicht wahr? Ich habe Sie reden hören. Sie sprechen es besser. Aber im Gegensatz zu mir wissen Sie vielleicht, was das Wort Odordem bedeutet. Schwierig zu sagen. Das andere selbe. Oder atmender Schatten. Wollen Sie mir das nicht erklären? Wie kann ich das? Ihnen, einer Perle der Zivilisation, das Herz der Wildnis? Hat die Wildnis ein Herz? Dieses Herz muss ein irokesischer Krieger genauso rasch entziffern wie eine Fährte am Boden. Die Liebe, die Trauer, die Wut, den drohenden Angriff. Wer überleben will, der lernt das draußen in den Wäldern. Darum wundern Sie sich nicht. Worüber? Dass ich Ihre Trauer entziffere. Ihren niemals verwundenen Kummer. Wenn Sie ein irokesischer Krieger wären, dann würden Sie auf den Kriegspfad gehen. Wozu? Um den Verlorenen durch einen Gefangenen zu ersetzen. In Ihrem Herzen und in dem Ihres Stammes. Ich habe den entgegengesetzten Pfad gewählt. Also wird Ihre Trauer sich niemals in Wut verwandeln. Ist das nicht ein weiterer Verlust? Ein Verlust zieht den anderen nach sich und der wieder den nächsten. Was ist, wenn Sie am Ende sogar Gott verlieren? Sie, Monsieur Ygrin, sorgen sich um mein Seelenheil. Was wie Sorge erscheint, ist im Kampf eine grausame Waffe. Und sehen Sie, die Sorge in der Grausamkeit und die Grausamkeit in der Sorge. Das ist ein Beispiel für Ododem. So kompliziert ist sie, die indianische Seele. Ich verstehe es immer noch nicht. Jedenfalls brauchen Sie keine Angst zu haben, traurige Yvette. Darf ich Sie so nennen? Ich bin vielleicht ein verurteilter Schmuggler und ein infames Subjekt, aber so infam, Sie trösten zu wollen, bin ich nicht. Ich ahne, welche Sorge mir die Ehre Ihres Besuchs verschafft, Pater Renaud. Die Societas Jesu hat keine schlechteren Informanten als die französische Armee. Dann wissen Sie es bereits. Die Briten haben im Süden unsere Festung genommen. Die stärksten Forts sind nicht zu halten, ohne Allianz mit den Stämmen, die sie umgeben. Und wenn die Einheit der Stämme zerbricht, dann zerbrechen auch die Allianzen. Was habe ich Ihnen schon vor Monaten gesagt, Monsieur Duval? Die Engländer intrigieren, infiltrieren und korrumpieren. Sie hetzen skrupellos die Häuptlinge gegen die Medizinmänner, die Jungen gegen die Alten, die Nomaden gegen die Dorfbewohner. Sie vergiften das Leben der Stämme, bis kein einziges Mitglied des Irokesenbundes mehr auf französischer Seite steht und ein britisches Korps vor unseren Toren aufmarschiert. Es handelt sich zwar nicht um ein Korps, aber immerhin um ein ganzes Regiment. Ich hoffe, Sie fordern nicht erst jetzt Verstärkung an? Die Truppen aus der Bretagne sind leider immer noch auf See. Heißt das, Sie erklären, Canabar geht zur Festung? Das heißt, wir verlegen die Garnison nach Norden. Nach Trois-Rivières? Noch weiter. Nach Quebec. In der Stunde der Bewährung ist das alles, was die soldatische Ehre Ihnen gebietet? Die soldatische Pflicht gebietet mir, das Leben meiner Männer zu bewahren. Denn sie schützen dasjenige der Ordensschwestern, das ihrer Schülerinnen, das der Siedler und schließlich auch das ihre. Auf den Schutz von Deserteuren verzichte ich. Das Königreich Frankreich hat Ihnen keinen anderen anzubieten. Wohl aber das Reich Gottes. Erlauben Sie, dass die weltliche Gewalt dieses Reich vor der Vermessenheit seiner Diener bewahrt. Indem es Sie zur Fahnenflucht ermutigt? Setzen Sie, wenn Sie wollen, Ihr eigenes Leben aufs Spiel. Aber das Ihrer Schutzbefohlenen steht in meiner Verantwortung. Saint-Sauveur wird in 14 Tagen feierlich eingeweiht. Dazu bedarf es nicht nur eines Priesters, sondern auch einer Gemeinde. Im Herbst kehren wir siegreich hierher zurück. Führen Sie Ihr Werk dann zu Ende. Ich habe ein Gelübde abgelegt. Mein Gotteshaus wird zum Fest unseres Ordensgründers eingeweiht. Und dieses Gelübde werde ich erfüllen. Verbrämt die fromme Pflicht vielleicht die jugendliche Ungeduld? Selbst wenn ich dieses Gotteshaus ganz allein einweihen muss, statt von meiner Gemeinde von einer Horde Wilder umgeben, ja, selbst ohne Hände, ohne Arme und Beine, nur mit der Kraft des Geistes, dann werde ich das tun. Und zwar am Festtag des heiligen Ignatius. Vermutlich betrachten Sie allabendlich das Märtyrerbild, das über Ihrer Pritsche hängt. Die Wundmale, den verzückten Blick, den Glanz um den verklärten Körper. Aber wenn Sie statt den englischen Truppen deren irokesischen Verbündeten in die Hände fallen, werden Sie den weltfernen Stolz, der jetzt aus Ihnen redet, verfluchen. Und vielleicht auch die gemalte Lüge an der Wand Ihrer Zelle. Denn die Wahrheit ist grausam, furchtbar grausam. Ich wäre nicht der erste unserer Glaubensboten, der Sie kennenlernt. Sie jagt mir keine Angst an. Ich achte Ihr Recht auf Verblendung, aber die Ordensschwestern werde ich vor deren Folge bewahren. Lassen Sie die Ursulinen frei nach Ihrem Gewissen entscheiden. Über diese Freiheit besitzen Sie mir zu viel Macht. Heißt es, Sie greifen zum Mittel des Zwangs? Ich bin mir sicher, dass der Einsicht wird genügen. Und ich hoffe, deren bescheidenes irdisches Licht dringt irgendwann auch in Ihre allzu vergeistigte Vorstellungswelt. Leben Sie wohl, Pater Reno. Demnächst erhalten Sie Ordre im Namen der Krone. Herr Leutnant, auch die Kronen beugen sich dem Kreuz. Tess Viona, wartest du bitte? Was ist, Schwester? Ich habe ein Geschenk für dich. Für mich? Ganz allein? Dieses wunderschöne Tuch hat eine französische Dame dir gestiftet, weil du aus dem Langhaus wieder zu uns zurückgekommen bist. Es sticht in der Nase. Magst du kein Parfüm? Und es kratzt. Es ist feinstes Musselin. Wenn du es richtig drapierst, siehst du so schön aus wie ein Mädchen aus Paris. Ein Edelmann würde sich nach dir umdrehen. Was ist das, ein Edelmann? Du willst doch eines Tages mit uns übers Meer und mit eigenen Augen den großen Onondio sehen. Ist sein Langhaus wirklich größer als das von Ananyuk? Tausendmal. Außen ist es aus Stein und innen aus Gold. Und die stolzen Männer darin, in den prächtigen Kleidern, das sind die Edelmänner. Aber so strahlend und stolz sie auch sind, ein indianisches Mädchen aus Neufrankreich, werden sie mit Bewunderung ansehen. Ich habe Angst. Bewunderung tut nicht weh. Ich habe Angst, dass mitten auf dem Meer das große Kanu zerbricht und dass wir dann ertrinken. Ich bin noch nicht getauft. Vor der Reise wirst du es sein. Das hat Pater Renaud dir versprochen. Ohne Taufe nimmt dich kein Edelmann zur Frau. Ich habe schon einen Bräutigam. Was hast du? Ein Tannenzapfen hat mir seinen Namen gesagt. Ein Tannenzapfen den Namen deines Bräutigams? Am letzten Abend von Idomi. Darfst du mir jetzt von diesem Fest erzählen? Was habt ihr getan, außer essen und trinken und träumen? Am letzten Abend singen die jungen Männer in der Schwitzhütte. Und die Mädchen legen sich auf der Büffelhaut unter das Kleid aus Tannenzapfen. Nackt? Nein, nicht nackt. Im Tannenzapfenkleid. Ist das nicht schmutzig und klebrig und kalt? Die jungen Männer singen. Und wenn sie aufhören und alles still ist, dann lauschen wir. Und worauf lauscht ihr? Nicht jede von uns hört von den Tannenzapfen einen Namen. Ich habe ihn gehört. So wie Ananyuk es mir versprochen hatte. Wie heißt er, dein Bräutigam? Tamo. Was ist das für ein junger Mann? Geht er zur Predigt? Nein. Aber zur Jagd. Er lebt ohne das Evangelium. Coyote sagt, er ist der Richtige. Tess Viona, wie kann ein Coyote sprechen? In dem Traum, den er mir geschickt hat. Er hat uns beide in die Schwitzhütte geführt. Erst war Tamo der heiße Stein und ich das Wasser. Und dann war ich der heiße Stein und Tamo das Wasser. Erst hat sein Mund mein Geschlecht geküsst. Und dann hat mein Mund sein Geschlecht geküsst. Und als ich es ausgetrunken habe, war es süß wie Ahornblut. Und nicht bitter. Also ist er der Richtige. Schämst du dich nicht, solche Dinge auch nur zu denken? So unzüchtige Träume schickt einem Mädchen der Teufel. Wie träumen die Menschen in Frankreich ihre Verlobung? So verloben sich bei uns die Hexen und die Hexenmeister. Hast du die 10 Gebote ganz vergessen? Idomi ist so anders als Jesus. Er hängt nicht am Kreuz. Er hat keine Schmerzen. Du tanzt. Du drehst dich im Wind. Er kitzelt dich hinter den Ohren, dann in der Kehle und dann hüpft er dir ins Herz und lacht und lacht und lacht. Tasviona. Tasviona. Tasviona. Sie kommen allein, Pater Reno. Überrascht Sie das? Ich habe auch Schwester Viktorin zu mir gebeten. Was verschafft der Geistlichkeit von Kanaborge die Ehre dieser Vorladung? Etwa der bedauerliche gestrige Unfall? Die Schwitzhütten, die Kalumets, die Trommeln, die Medizinbeutel. Alles ein Raub der Flammen. Einen Tag vor unserer geplanten Evakuierung. Ist das wirklich ein Unfall, Pater Reno? Und finden Sie ihn wirklich bedauerlich? Was wollen Sie mir unterstellen? Nach dem von mir angeordneten Exodus der Anglikaner sind Sie dazu übergegangen, jede, aber auch wirklich jede indianische Tradition als Götzendienst zu attackieren. Wäre dieses Feuer wohl ohne Ihre Brandreden gelegt worden? Was lässt Sie von Brandstiftungen ausgehen? Laut Monsieur Ygret haben Ihre Katechumenen reisig um die Hütten geschichtet, mit Branntwein übergossen und dann angezündet. Einem verbannten und überführten Verbrecher schenken Sie Glauben. Einem Mann, der sich in Kanaborge vor allem um die Förderung des Lasters verdient macht. Und selbst wenn es so wäre, dass eine bedrohte Gemeinde zum Selbstschutz greift, ist das nicht verständlich, wenn die weltliche Obrigkeit die Erfüllung ihrer Pflichten verweigert? Ist es nicht ein legitimer Akt des Glaubens, Teufelswerkzeug zu zerstören? Gerade dadurch rufen sie den Teufel herbei. Wer säen will, muss roden. Wer mit Feuer rodet, den verbrennt es. Für Gott zu brennen ist eine Gnade. Aber dass das Feuer andere mit verbrennt, daran haben Sie nicht gedacht? Ich vertraue darauf, dass Sie und Ihre Soldaten diese anderen beschützen. Ich beginne zu begreifen, Pater Reno. Und was ich begreife, bestürzt mich. Begreifen oder deuten Sie? Und zwar möglicherweise falsch. Haben nicht tatsächlich Sie selbst zu dieser Untat angestiftet? Und zwar nicht als frommer Eiferer, sondern aus eiskaltem Kalkül. Was bitte wäre dieses Kalkül? Sie wollen erzwingen, dass unsere Garnison in Kanaborge verbleibt. Wird sie das etwa nicht, wenn in den Langhäusern Aufruhr ausbricht? Meine Befehle sind erteilt. Die Garnison zieht morgen ab. Unser Schutzversprechen gilt für jeden, der sich uns anschließt. Ganz gleich, ob rot oder weiß, wir bringen ihn sicher nach Quebec. Willkommen, Schwester Viktorin. Monsieur Duval, verzeihen Sie mein spätes Erscheinen, ehrwürdiger Vater. Schwester Viktorin, ich bin erstaunt. Ohne Rücksprache mit mir verlassen Sie die Klausur? Der Herr Leutnant wünscht mich vor dem Antritt unserer Reise dringend zu sprechen. Vor dem Antritt Ihrer Reise? Unser gestriges Gespräch hat Ihr Herz nicht bewegt. Sie beharren auf Ihrem Entschluss? Nach bestem Wissen und Gewissen. Ist das die Frucht Ihrer jahrelangen Mühen? Sie haben das Feld geeckt, Unkraut und Steine entfernt, die Saat ausgebracht. Und beim ersten Zeichen eines Unwetters lassen Sie es schon im Stich? Ich trage Verantwortung für das Schicksal der Schwestern. Wie habe ich sie Ihnen nur übertragen können? Auch unsere Oberin hätte nicht anders entschieden. Ein verwaistes Gotteshaus werde ich also einweihen. Verlassen von seiner kleinmütigen Gemeinde. Die Gemeinde wird zurückkehren. Noch freudiger, wenn der Hirte sie begleitet. Will die faulige Rebe den Weinstock vergiften? Manchmal, Pater Reno, ist es der Weinstock, der die Reben vergiftet. Ich glaube, Ihre Anwesenheit ist für mein Gespräch mit Schwester Viktorin nicht hilfreich. Von einem Mann wie Ihnen waren Lauheit und Indolenz zu erwarten, aber dass Sie, Schwester Viktorin, Ihrer innersten Berufung untreu werden, das schmerzt mich tief. In diesen Listen ist alles aufgeführt, was Sie und Ihre Mitschwestern für die 3 Tage benötigen. Für die Zeit danach sorgt hoffentlich Ihr Mutterhaus in Quebec. Wie lange dauert unser Exil? Der Krieg ist unberechenbar. Aus Monaten werden im Handumdrehen Jahre. Ist eine der Nonnen krank oder gebrechlich? Nein. Aber eine wird fehlen, Schwester Parousie. Gegen Ihre Gehorsamspflicht? Offiziell gehört Yvette nur der Kongregation nicht mehr an. Ich bin vergeblich in sie gedrungen. Gott beschützt die in Lobpreisen. Das ist alles, was sie auf meine Warnungen erwidert. Insgeheim bewundere ich sie. Ihr Gottvertrauen und ihren unbeugsamen Mut. Ich hoffe inständig, sie muss ihn nicht teuer bezahlen. Es ist also wirklich dein letztes Wort. Warum zwingst du mich, mein Nein so oft zu wiederholen? Dies war das letzte Mal. Etwas wollte ich dir noch zum Abschied sagen. Auch ich habe es gesehen und nicht nur einmal. Was? Was hast du gesehen? Unser Schiff hieß Le Vaillant. Die Fässer waren geschwefelt und unser Trinkwasser ist nicht ungenießbar geworden. Ich habe in den 8 Wochen nie einen Tropfen Wein auch nur angerührt. Und trotzdem sah ich das Zeichen. Die Ölbäume am Himmel. Es war kein Rausch und keine Sinnestäuschung. Eine Vision? Deine Vision? Warum hast du meine als Hirngespinst abgetan? Im Gehorsam gegen die strengen Anweisungen, die Pater Renaud uns in diesen Dingen erteilt. Was sind das für Anweisungen? Nichts in der Seele zu dulden, was dazu angetan ist, geistigen Hochmut zu nähren. Geistigen Hochmut? Ja. Zu glauben, in diesen Bildern spiegele sich das noch nicht erbaute, aber schon erschaute neue Jerusalem. Und unsere Körper seien die lebendigen Steine, aus denen es auf dem Boden der neuen Welt errichtet wird. Diesen Anspruch habe ich nie erhoben. Wohl aber ich. Die Buße, die Pater Renaud mir auferlegte, hat mich wieder Demut gelehrt. Auch dir gegenüber möchte ich sie üben. Ich kann nicht wissen, ob dein Entschluss zum Ausharren Wahnwitz ist, ob Weisheit. Ich sage dir nur eines. Was immer dir geschieht, singe. Und wenn du keine Zunge mehr hast, dann singe mit dem Herzen. Wenn du das tust, dann lauschen selbst die Ölbäume am Himmel. Dir wird kein Leid geschehen. Wer kann die Zukunft schauen außer Gott? Nagt jetzt doch in dir der Zweifel? Wäre ohne ihn der Glaube noch Glaube und nicht Gewissheit? Gibt es etwas, das du mir in Obhut geben möchtest? Das Bild deines Bruders, die Briefe von Benoit? Wie darf ich das, wenn Pater Renaud es untersagt? Dein Wunsch wiegt für mich schwerer als sein Verbot. Schwester Parousie. Schwester Parousie? Die gibt es nicht mehr. Siehst du, aus mir wird niemals eine Schwester Oberin. Mein Herz spricht lauter als die Ordensregeln. Leb wohl, Yvette. Wir werden uns wiedersehen. Was suchen Sie hier, Monsieur Ygre? Ich sehe, die Stelle des Glöckners ist vakant. Läuten Sie an gegen die Angst, so allein in dem Riesengebäude? Ich weiß, es von Engeln beschützt. Sorgen die auch für den Leib? Stehen Sie in der Klosterküche an den Töpfen? Leiden Sie etwa Hunger, Monsieur Ygre? Keineswegs. Ich habe an Ihren Hunger gedacht. Das überrascht mich. Sie denken sicherlich, wie kann ein infames Subjekt sich um andere sorgen? Aber es kann. In Zeiten wie diesen. Kanavoge ist ausgestorben. Die Waschbären sind Herren der Straße. Und an den Hütten nagen die Biber. Hören Sie nicht mehr meinen Mädchenchor singen? Sehen Sie nicht, dass unsere Baustelle ein Dach bekommen hat, ein Portal, sogar Fenster? Riechen Sie nicht den Rauch der Langhäuser? Was in Ihnen vorgeht, erfüllt mich mit Sorge. Pater Renaud hat sich mächtige Feinde geschaffen. Er und ich. Und wir alle sind in Gottes Hand. Bitte schlagen Sie deswegen die meine nicht aus. Ich mache mich heute auf den Weg nach Quebec. Begleiten Sie mich. Sie scherzen. Keine Angst. Sie sind nicht mit mir allein. Wir haben einen irokesischen Lotsen. Morgen feiern wir die Einweihung von Saint-Sauveur. Verzichten Sie darauf. Monsieur Ygret, ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Ist das Ihr letztes Wort? Dann tun Sie mir bitte noch einen Gefallen. Nehmen Sie diesen Schlüssel. Was soll ich damit? Eröffnet das Bootshaus an der Mole neben meinem Kontor. So haben Sie ein gutes französisches Boot und eine Proviantration für 3 Tage, für alle Fälle. Halten Sie sich immer in Ufernähe, fern der Strömung. Und jetzt, Yvette, leben Sie wohl. Ich habe Sie gewarnt. Sie sagen nicht, wovor. Die Einweihung von Saint-Sauveur wird sich anders gestalten als gedacht. Warum warnen Sie ausgerechnet mich? Mich. Allein. Wen sonst sollte ich warnen? Gibt es hier niemanden, der Ihr Herz berührt? Nicht mehr. Ist er gestorben? Für mich zu früh, für ihn zu spät. Wie das? Warum traf es Albert? Warum nicht mich? Nur weil die Squaw mit dem Finger auf ihn zeigte. Der da. Albert? Ist das ihr verschollener Kompagnon? Die alte Frau begann. Und die Jungen taten es ihr nach. Eine kühlt seine Stirn. 2 andere bohren glühende Hölzer in seinen Rücken. Die einen massieren ihm die linke Brust mit Öl. In die rechte treiben andere Pfeilspitzen mit Widerhaken, um Fleischstücke herauszureißen. Wieder andere spucken Beschwörungen in die blutenden Trichter. Ihre Art Willkommensgruß, denn sie gemeinten ihn ja ein, in ihren Stamm, als lebenden Stellvertreter eines ihrer unvergesslichen Toten. Wenn es ihm nur gelingt, lang genug stumm zu bleiben, reglos, ungerührt von all dem, was sie ihm antun. Das wusste Albert. Vielleicht kam dieser gellende Aufschrei gar nicht aus seiner Kehle. War er nicht ein blutiger Vogel, der neben dem Pfahl in der Eibe saß? Dann auf dem glühenden Holz? Schließlich in meinem eigenen Hals? Ich dachte, er ist nicht wirklich, sondern nur der gefiederte Teil eines einzigen großen Albtraums. Aber ich schmeckte das Blut. Süßlich. Klebrig. Wirklich. Ich schluckte den Vogel hinunter. Albert war stumm. Aber noch lange nicht tot. Warum erzählen Sie mir so grausame Dinge? Dieser Vogel ist niemals aus meinem Körper hinausgeflogen. Immer wieder flattert er gegen den Käfig meiner Knochen. Aber er findet den Ausweg nicht. Wenn Sie singen, Yvette, dann wird er still und lauscht. Als würde er das Lied wiedererkennen, das ihm bestimmt war. Vor diesem Schrei, den Albert nicht hätte schreien dürfen. Bitte seien Sie doch endlich still. Bitte singen Sie für mich, Yvette. Ich kann nicht. Nur ein einziges Mal. Schwester Parousie. Bitte gehen Sie! Leben Sie wohl, Yvette. Gott bewahre Sie vor der irokesischen Liebe mit ihren furchtbaren Festen. Da drüben ist das Bootshaus. Sie haben den Schlüssel. Mehr kann ich nicht für Sie tun. Aber ich weiß Sie ja in Gottes Hand. Nur komm nie in dieses Land, hörst du mich? Komm nie. Niemals nach Kanada. Die Schlangen. Die Schlangen, nimmt sie weg. Das ist Fiona. Ja, ich bin es. Wo ist sie hin, die Schlange um meinen Kopf? In deinen Traum. Warum ist es hier so dunkel? Wo bin ich? Zu Hause. Das ist nicht meine Zelle. Nicht meine Kammer. Du bist bei uns im Langhaus. Meine Kleider, wo sind meine Kleider? Dein Bauch war so heiß wie ein Ofen. Zu heiß für Kleider. Beißt dich dein Kopf? Was habe ich da an der Schläfe? Ananjuk hat dir Kräuter aufgelegt. Nimm sie weg. Es tut weh. Wenn ich sie wegnehme, tut es noch mehr weh. Was ist das? Was ist passiert? Du hast geschlafen und geträumt. Und geträumt und geschlafen. Aber davor, warum liege ich hier mit dieser Wunde am Kopf? Wir haben gesungen. Gerechtigkeit. Wann? Vor 3 Tagen. Als Pater Renaud das Heilige Haus eingeweiht hat. Saint-Sauveur, vor 3 Tagen, sagst du? So lange liege ich schon hier? Wer hat mich hierher gebracht? Mein Bräutigam. Damit Ananjuk dich heilen kann. Ich will jetzt aufstehen. Ananjuk sagt, das darfst du nicht. Erst, wenn du nicht mehr von Schlangen träumst. Aber da waren Schlangen, wirkliche Schlangen. Mitten in unserem Gesang sind Männer hereingestürmt und haben schwarze Körbe zwischen die Bänke geschleudert. Aus jedem Korb krochen Schlangen. Viele, überall. War es nicht so, Tesviona? Unser Lied hat sich in Schreie verwandelt, in schreckliche Schreie. Habe ich auch geschrien? Das waren die Mädchen. Sie sind alle weggelaufen. Aber du, Schwester Parousie, du konntest es nicht. Du bist umgefallen vor Schreck, mit dem Kopf auf die Steine und hast geblutet. Du hast nicht geschrien. Dein Atem hätte keine Feder bewegt. Warum haben diese Männer das getan? Sie haben Schlangen in sein neues Gotteshaus gebracht, weil Pater Renaud Mutterschlange verleumdet. Sie sei finster und böse. Dabei steht sein Haus auf ihrem Land. Was haben sie mit ihm gemacht? Das weiß ich nicht. Sie haben den Adlertanz getanzt. Und dann haben sie alles, was brennen konnte, verbrannt. Die Bänke, den Altar, das Kruzifix? Und das Dach. Sag Xavier. Eurem Kloster hat niemand etwas getan. Du musst nicht mehr dorthin zurück. Ich habe Ananjuk gefragt. Du darfst mit uns im Langhaus leben. Sie sagt, du bist keine Schwarzrobe mehr. Sie mag deine Träume. Was weiß sie von meinen Träumen? Ananjuk kann sie riechen. So mächtig ist ihre Medizin. Sie sagt, deine Träume sind wie die einer Frau aus dem Wolfsklan. Darum können wir zusammen leben. Sie, ihre Schwestern, du und Tamo und ich. Du erzählst von Jesus und sie von Idomi. Wir singen deine Lieder und sie lehrt dich unsere. Ich kann hier nicht leben. Ich muss zurück zu den Ursulinen. Gemeinsam mit dir. Ich wohne hier. Und die Schule, unser Chor, unsere Sprache, deine Taufe. Ananjuk sagt, das Wasser in unseren Flüssen ist heiliger als das in euren Kesseln. Hätten wir dich doch nie ins Langhaus gelassen. Hier sind meine Haare nicht mehr traurig und meine Träume nicht mehr grau. Tesfiona, willst du mir helfen? Wie kann ich das, Schwester Parosi? Ich muss nach Quebec. Quebec ist viele Tagesmärsche weit weg. Ich habe ein Boot. Die Strömung ist zu stark. Auch für einen Mann und eine Frau gemeinsam? Jetzt musst du dich ausruhen. Weißt du keinen Begleiter für mich? Ich gebe ihm Geld. Ich weiß jemand. Dem musst du nichts geben. Wen? Wenn ich Tamo darum bitte, bringt er dich in deinem Kanu bis nach Quebec. Obwohl Krieg ist. Krieg oder nicht Krieg ist für ihn kein Unterschied. Wann wirst du ihn fragen? Morgen. Jetzt schlafe, Minoga. Minoga, was ist das? Minoga ist dein Langhausname. Jetzt schlafe. Nicht, dass der Kopf dich wieder beißt. Jetzt. Ich will nicht. Trink. Es stinkt. Du musst es trinken, Minoga. Ich bin Schwester Parousie. Du brauchst für die Reise eine mächtige Medizin. Ananjuk hat sie gefunden, aber erst musst du dich reinigen. Trink. Oh. Es schmeckt widerlich. Trink aus. Ich kann nicht. Langsam. Was ist das? Abgekochte Galle? Weidensaft. Ananjuk sagt, er ist gut für deine Reise. Der weiße Wolf meidet das Land, in dem immer Neumond ist. Du hast zu lange nicht mehr geblutet. Woher will deine Tante das wissen? Was geht sie das überhaupt an? Das Blut, das nicht fließt, wird in deinem Bauch zu einem roten Knochen, auf den sich der Tod setzt. Solange du nicht blutest, wird unterwegs der Mond dir Feind sein. Und der Wolf dich nicht schützen. Selbst wenn dein Bruder Tamo dich begleitet, kommst du nicht heil nach Quebec. Wieso ist dein Bräutigam jetzt mein Bruder? Weil Minoga Tamos Schwester ist. Ich brauche ihn nicht, ich gehe allein. Ananjuk sagt, das darfst du nicht. Bin ich jetzt Gefangene in eurem Langhaus? Nein. Das Langhaus gibt dir Kraft für die Reise, wohin du willst. Aber du musst sie nehmen. Sonst geht sie verloren und du bleibst krank. Und wie soll ich sie nehmen, die Kraft? Ananjuk saugt dir den roten Knochen aus dem Bauch und spuckt ihn in den Wind. Du wirst wieder bluten. Du wirst eine Frau, die der Wolf beschützt. Was muss ich tun? Schließ die Augen. Was ist das? Was hat deine Tante mir da auf den Bauch gelegt? Das schließt die Wunde. Ein Verband? Aus Fell? Nein, es ist kein Fell. Haare? Menschenhaare. Blond. Nein! Das ist Pater Renaud. Das ist nicht wahr, oder? Ihr habt ihn bestialisch ermordet. Sein Körper gehört dem Adler-Clan. Aber sein Skalp hat Ananjuk genommen. Einen ganzen Tag lang habe ich ihn für dich verziert. Ich habe ihn so schön genäht, wie du es mich gelehrt hast. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ihr seid Mörder. Sieh hier, da gewas was. Nee, unka je, seh da gewas was. Es ist gut, dass du hast, Minoga. Aber ich hasse sie. Die Mörderin, diese Hexe. Wanus quatsche, nesa don het sauer newa chi honsta che renot. Nega hi vanunta. Nega hi ju wa wonu hunwa. Wo ist jetzt deine Seele? Nicht bei den Weißen, nicht bei den Roten, nicht bei den Schwarzen. Nicht bei den Geborenen, nicht bei den Ungeborenen. Sein Skalp bringt sie dir zurück. Aus ihr spricht der Teufel. Trag die Medizin 10 Tage lang auf deinem Bauch. Aber trag nie wieder das schwarze Kopftuch und das schwarze Kleid. Es vergiftet dein Herz, weil es nicht hassen darf. Aber ich hasse doch. Euch hasse ich. Nei unka je seda gwas was. Nek chi dosas ada gwas wa. Nei ganunses chi new way day sada way. Ananjuk sagt, hasse deine wirklichen Feinde, Minoga. Aber hasse nicht deine Mutter, das Langhaus. Willkommen zurück in der Zivilisation. Wenn auch nur in Form dieser schäbigen Baracke. Aber bald steht hier eine richtige Kommandantur. Merci, Monsieur Duval. Ich habe gelernt, jede schützende Mauer zu ehren. Sie sind also die Frau, die mit der Macht der Musik, der Macht des Krieges getrotzt hat. Wie mutig von Ihnen, Schwester Parousie. Auf diese Anrede habe ich keinen Anspruch mehr. Bitte nennen Sie mich Yvette oder Mademoiselle Nodière. Welchen Namen trägt der Schutzengel, der Sie den Hexenkessel in Kanawagi überleben ließ? Das Überleben auf meiner Flucht verdanke ich jedenfalls Tamo, einem irdischen Wesen aus dem Schildkrötenclan. Ein Engel hätte mich vielleicht nicht besser beschützt. Warum hat er Sie leichtsinnigerweise nach Sillery gebracht und nicht ins sichere Quebec? Das hat er auf meine Bitte getan. In einer Missionssiedlung dachte ich, meine ehemaligen Mitschwestern eher zu finden als in einer Festung. Auf Orte wie Sillery wirft der Krieg besonders schwere Schatten. Unsere Posten sind auf ständige Überfälle gefasst. Darum haben sie auf ihren Begleiter geschossen. Sie haben ihn glücklicherweise verfehlt. Ein furchtbares Missverständnis. Aber das Wichtigste ist, Sie sind wohlbehalten bei uns angelangt. Wo haben die Ursulinen Zuflucht gefunden? Im Hotel Dieu. Wie Sie wissen, ist die zweite große Aufgabe des Ordens die Pflege der Kranken. Und in diesen Zeiten der Verwundeten. Wenn Sie wieder Anschluss an Ihre Gemeinschaft suchen, dann wenden Sie sich an das Spital. Ich habe unterrichtet, einen Mädchenchor geleitet, die Kinder unserer Siedler betreut, aber noch nie Verwundete gepflegt. Madame Dorion hat ihre Mitschwestern in allen notwendigen Fertigkeiten unterwiesen. Sie wird sich gewiss gerne auch ihrer annehmen. Madame Dorion? Monsieur Benoît Dorion kam als Militärarzt mit in Ersatzregimentern aus Dieppe. Als frisch ausgebildeter Chirurg leitet er jetzt das einzige Krankenhaus der Nouvelle-France. Und Madame? Madame Dorion steht ihm tatkräftig zur Seite. Was ist Ihnen, Yvette? Sie sind kreidebleich. Sie zittern. Ich verstehe. Kälte, Hunger, ständige Angst, die Nächte ohne Schlaf, die Strapazen der Flucht fordern ihren Tribut. Soll ich Sie stützen? Danke, ich brauche nur ein wenig frische Luft. Und vielleicht für ein paar Tage doch ein Krankenbett. Einer meiner Männer bringt Sie ins Hotel Dieu. Benoit? Yvette? Bitte, keine Umarmung. Mein Leben gehört jetzt nicht mehr mir. Verzeih. Sei unbesorgt. Ich komme nicht zu Benoit, sondern zu Dr. Dorion, dem Leiter des Hotel Dieu. Und ich frage ihn, ist meine Hilfe ihm hier in seinem Krankenhaus willkommen? Aber ich bin Benoit. Und ich habe auch eine Frage an dich. Warum? Yvette. Warum hast du auf keinen meiner Briefe geantwortet? Auf keinen einzigen. Nicht einmal mit einem Nein. Du bist Arzt, Benoit. Sage mir, warum sind die Toten stumm? Warst du etwa tot? Bist du es immer noch? Selbst jetzt, wo du den Schleier abgelegt hast? Ein Teil von mir ist gestorben, als Grégoire in den Fluss fiel, vor meinen Augen. Ohne Schrei, ohne Laut, bis auf das Gluckern des Wassers. Hat meine Liebe diesen Teil nicht zum Leben erweckt? Ich habe ihn immer wieder von Neuem zum Tode verurteilt. Warum, Yvette? Damals habe ich gedacht, du wärst zu sehr Grégoire, zu sehr mein eigener Bruder. Diese Liebe brächte nur Unglück über dich und mich. Und das denkst du jetzt nicht mehr? Nein, seit ich in der Wildnis war, nicht. Was hat die Wildnis damit zu tun? Ich habe 14 Tage lang Wurzeln gegessen, Beeren mit Maden, Maden ohne Beeren, rohes Fleisch, Blutsuppe, Pilze, von denen mir der Kopf zersprang. Ich habe Tag und Nacht einen Fetzen Menschenhaut auf meinem Nabel getragen. Am Anfang habe ich mich vor Ekel so oft erbrochen, bis nichts mehr aus meinem Magen kam als weißer Schleim und Luft. Aber irgendwann habe ich den Ekel selber erbrochen. Den Ekel und die Angst. Als erstes die Angst vor diesem indianischen Mann, der sich so dreist meinen Bruder nannte. Wie oft wollte ich ihn anfangs über Bord stoßen oder selbst einfach die Augen zumachen, von überkippen, Platsch und Stille. Aber die Stille war schon da, in ihm. Und Friede, Friede mit den Moskitos, mit der Kälte, mit dem Hunger, mit dem Regen, dem Dreck, dem Gestank. Die eisigen Nächte machten ihn wirklich zu meinem großen Bruder. In seinen Armen konnte ich einschlafen. Seither weiß ich es. Es war nicht Grégoire, der uns getrennt hat, sondern Angst. Angst wovor? Vor deinem Körper, vor meinem eigenen Körper, vor ihrer Vereinigung. Und um das zu erkennen, musstest du durch die Hölle gehen. In einer dieser Nächte habe ich geträumt, dass ein weißer Wolf mir seine Jungen an die Brust legt. Ich hatte Milch, ich konnte stillen. Warum erzählst du mir das? Ich werde nie wieder den Schleier tragen. Es ist zu spät, Yvette. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Darf ich hier bei dir den Kranken dienen? Wie willst du heilen helfen, wo du neu verletzt? Heißt das nein? Ich kann es nicht erlauben. Wo soll ich denn hin, ohne Schutz, ohne Gemeinschaft, in welches Niemandsland? Die Ursulinen nehmen dich mit offenen Armen wieder auf. Aber wo sind die Ursulinen? Hier im Hotel Dieu, Pflegerinnen in deinem Krankenhaus. Irgendwann ist der Krieg vorüber. Irgendwann kehren sie zurück nach Saint-Xavier. Wo ist bis dahin mein Platz in diesem Land? Wo soll ich leben? Entschuldigen Sie bitte, die Salle Sainte-Catherine? Befindet sich drei Türen weiter, Monsieur, Richtung Eingang. Schwester Parousie? Wohlbehalten. Unversehrt. Monsieur Ygre. Sie kennen sich? Ja, aus Carnavogue. Ohne Monsieur Ygre wäre ich nicht hier. Darf ich im Hof auf Sie warten, Yvette? Ich möchte Ihr Gespräch nicht länger stören. Das tun Sie nicht. Es ist beendet. Es bleibt mir nur noch, Mademoiselle Nodier, Ihnen alles Gute zu wünschen. Sei es hier, sei es im Mutterland. Leben Sie wohl. Auch Ihnen, Monsieur Dorian, alles Gute hier in Kanada und auch Ihnen für immer. Leb wohl. Monsieur le Docteur, ich darf mich empfehlen. Monsieur. Wie schön, Sie wiederzusehen, Schwester Parousie. Mein Boot hat also gute Dienste geleistet. Ja, das hat es. Ich danke Ihnen dafür. Aber wie kommen Sie hierher? Was suchen Sie hier? Ich wurde geschickt. Zu Ihnen. Zu mir? Von wem? Die Wildnis hat mir einen Lotsen vermacht. Bei manchen ist es ein Adler, ein Bär, ein Wolf oder zumindest ein Otter. Bei mir ist dieser Lotse ein hundsgewöhnliches Stinktier. Und das hat Sie hierher geschickt? Gegen mein Sträuben. Wenn meine Anwesenheit Sie stört, beschweren Sie sich bei ihm. Was wollen Sie von mir, Monsieur Ygre? Wenn Sie gestatten, bringe ich Sie in die Rue Blanche. Und was soll ich dort? Irgendwo müssen Sie wohnen. Warum nicht bei Madame Radonnet? Große, helle Zimmer, die gepflegte Küche des Poitou, Garten mit Birnbäumen und wildem Wein. Die Töchter des Hauses musizieren und fallen einer Lautenistin sicher um den Hals. Woher wissen Sie, dass ich Obdach suche? Das Stinktier ist klüger als ich. Darf ich Ihnen meinen Arm anbieten? Es ist zwar kein weiter, aber ein sehr holpriger Weg. Ich werde alleine gehen. Sagen Sie mir die Adresse. Sie misstrauen mir immer noch. Seien Sie ganz ohne Sorge. Bald trennt uns ein Meer. Wie das? Alles hat seinen Preis. Auch ein Rückkehrvisum ins Mutterland. Der Herr Gouverneur braucht ihn nicht zu kennen. Es genügt, wenn sein Sekretär mit sich reden lässt. So viele tote Biber, so viele betrunkene Indianer, nur für eine Unterschrift auf einem läppischen Stück Papier. Haben Sie den Preis schon entrichtet? Warum wollen Sie das wissen? Fahren Sie nicht. Zumindest nicht gleich. Bleiben Sie hier, Joseph. Wozu? Was soll ich hier? Dieses Land braucht Menschen wie Sie, die es wirklich verstehen. Für mich wäre es tröstlich, Sie hier zu wissen. Sie trösten? Wie kann ich das? Sie sind ein erfahrener und lebenskluger Mann. Sie werden schon Wege finden. Werden Sie für mich singen, Mademoiselle Nodier? Ja, das werde ich in Gottes Namen. Aber seien Sie doch nicht so förmlich. Warum nennen Sie mich nicht Minoga? Kanawage. Hörspiel aus Neufrankreich von Simon Werle. Sie hörten als Schwester Parousie Brigitte Hobmeier, Schwester Viktorin Wiebke Puls, Pater Renaud Silvester Groth, Leutnant Duval Johann von Bülow, Joseph Ygre Christian Redl, Tess Fiona Gloria Endres de Oliveira, Benoit Dorion Jakob Diehl, Anan Juck Susanne Heidenreich sowie Schülerinnen des Chors der Klosterschule Lichtental. Ton und Technik Daniel Sänger und Judith Rübenach. Regieassistenz Konstanze Renner. Musik Jakob Diehl. Regie Ulrich Lampen. Produktion Südwestrundfunk 2017. Dramaturgie Andrea Oetzmann.